Meine Geschäfte sind illegal, legal kommst du ja nicht voran. Was ihr denkt, ist mir scheißegal. Schick die Ware über die Grenze, Bullen werden gesperrt mit Bares. Kommt mir jemand in den Weg, will damit sein Leben bezahlen. Es gibt keinen Kompromiss, was ihr zählt, ist nur Profit. Meine Weste blutbefleckt, schiebe reinstes Kokain. Ganz egal, wer es auch ist, ob Ober- oder Unterschicht. Oder auch Politiker, die meine reinste Ware ziehen. Alle kommen hier um zu kaufen, womit ich mein Geld verdiene. Dieses Geld, es ist dreckig, weil an dieses Geld Blut lebt. Es gibt immer wieder Fehler, Fehler in meinem System. Bei den gewissen Lücken lass ich meine Waffe reden. Und der Fehler wird beseitigt, begraben tief im Fall. Oder zerleg die Leiche und verteile ihn in der ganzen Stadt. Bring ihn zum Kanal, lass ihn bei den Fischen ruhen. Mit mir machst du keinen Spaß, sinke bis zum Grund. Solltest du dich vor mir verstecken, wird deine Fam aufgesucht. Und es wird in ein Drama enden, denn seid ihr sicher, sie enden im Blut. Geldwäsche, ich wasch mein Geld im Blut. Geldwäsche, Mordverdacht und Leiche, du. Geldwäsche. Ich wasch mein Geld im Blut. Geldwäsche, Mordverdacht und Leiche, du. Geldwäsche. Geldwäsche. Ich stopfe die Päckchen, die Leichen von den Armen und Toten und Reichen. Doch nicht jeder kann es sich leisten, für den Stoff auch zu bezahlen. Meine illegale Geldwäsche, das Kokain-Business wächst. Die Leichen folgen Stoffen im Crack. Und Corona kommt mir noch recht, ich kann schmuggeln ohne Verdacht. Ein Transport von Stadt zu Stadt in meinem Leichenlager liegt kiloweise Kokain. Ich schiebe die Preise am Markt an, je nachdem wie mir beliebt. Keine Spuren, die man fand, weil ich keine Spuren hinterließ. Polizisten werden geschmiert, damit sie nicht so genau hinsehen, was hinter den Kulissen passiert. Die Kundschaft kommt aus jeder Schicht. Der verdorbene Gesellschaft, Anwalt, Richter, Obdachlos oder TV-Star, die Nachfrage bleibt immer groß. Und sie wächst mit jedem Tag, es ist einfach phänomenal. Was für Gewinne es abwirft, die Ladung kommt in einem Container. Als Teil von einer Fracht, bei uns weiß man ganz genau, wie man die besten Geschäfte macht. Abgeholt mit LKW und das mitten in der Nacht. Es ist bereits schon spät, die Geldscheine, die ich zähl. Das letzte Loch in meinem System liegt mit Steinen tief im See. Keine Fehler verzeihen wir, wenn es um die Scheine geht. Für dich bye bye, ich sag Ade. Geldwäsche, ich wasch mein Geld im Blut. Geldwäsche, Mordverdacht und Leiche, du. Geldwäsche. Geldwäsche. Geldwäsche. Ich wasch mein Geld.